Hallo und herzlich willkommen zum neuen Filmexe-Podcast. Zu meiner Linken sitzt Niklas, hallo. Seit langem mal wieder hier. Und zu meiner Rechten sitzt John, wie letzte Woche auch schon. Das ist Supi. Und in den letzten Podcasts hatten wir immer ein festes Thema quasi festgelegt und das wir diesmal selbstverständlich nicht hinbekommen haben. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und werden ein bisschen querbeet reden. Ich werde das trotzdem leiten in die Richtung, die ich mir so vorgestellt habe. Und wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft immer mal wieder, wenn wir gerade kein absolut spezifisches Thema gewählt haben, ein Teil 2, ein Teil 3, ein Teil 4 und so weiter dazu machen. Wie wir das nennen, steht in den Sternen, aber es wird auf jeden Fall passieren. Genau, irgendwas wie Aktuelles oder was gerade. Genau, oder irgendwie aktuelle Gedanken Teil 1 oder sowas. Aber dazu kommen wir dann. Und als allererstes, weil wir ihn jetzt gerade auch nochmal im Kollektiv uns angesehen haben und weil das, denke ich mal, das Aktuellste ist, was Aktuelleres gibt es wahrscheinlich nicht, ist, lass uns doch mal über den Rogue One Trailer reden. So, ne, ist ja klar, muss man ja tun, ist Star Wars. Und deswegen würde ich jetzt gerne erstmal Niklas fragen, was er davon hält. Niklas hat den gerade, muss man sagen, zum allerersten Mal gesehen. Genau, vor 5 Minuten. Ja. Niklas, sag was. Ja, also war auf jeden Fall, fand ich, sehr bombastisch irgendwie so und auch mit Anleihen wieder an die Originaltrilogie aus den 80ern, so vom Look her, und es hat mir auch sehr gut gefallen. Also ja, Schauspieler kenne ich jetzt nicht so, die da mitspielen, Forrest Whitaker habe ich erkannt, den finde ich ganz gut, auch wenn der jetzt, ja, also ist ein guter Schauspieler auf jeden Fall. Hast du Mads Mikkelsen nicht erkannt? Nee, habe ich nicht. Ich kenne den nicht. Mads Mikkelsen könntest du, ich überlege, aus welchen Filmen du ihn kennen könntest. Hast du mal Adams Äpfel gesehen? Nee. Okay. Kennt man nicht einfach Mads Mikkelsen? Ist das nicht eigentlich einfach ein Mensch, den man kennt? Ja, also ich kenne ihn auch, aber ich überlege, ich kenne ihn halt aus 2, 3 Filmen, aber das sind jetzt keine so riesigen Blockbuster, ne? Aber ich kenne ihn auch, ja. Okay. Mads Mikkelsen ist der, ich weiß nicht, ob du den Trailer jetzt noch gut genug im Kopf hast. Das ist der Vater von der Hauptfigur, der am Anfang sagt, ich muss so faltig. Ja, genau. Kenne ich vom Gesicht her, aber sagt mir jetzt erstmal so nichts. Okay. Darf ich dann ein paar Worte sagen? Ja, gleich. Ich weiß, also John ist, glaube ich, sehr, sehr heiß drauf. aber abschließend sagst du Daumen nach oben? Ja, würde ich mal auf jeden Fall angucken. Macht Spaß auf mehr, ja. Okay. John. Ja, ich muss beide Daumen nach oben geben. Okay, man muss ganz kurz nochmal sagen, dass John ja eigentlich nicht so ein riesiger Star Wars Fan war. Ne? Exakt. Deswegen ist es mir umso mehr ein Bedürfnis, kundzutun, dass ich diesen Trailer grandios fand. Ich fand den ersten Rogue One Trailer auch schon sehr stark. Mit der Sirene, ne? Genau. Das war so unglaublich geil benutzt. Hat Gänsehaut jedes Mal. Und jetzt auch bei diesem fast noch mehr. Ja. Auch wenn ich da gar nicht so eine spezifische Szene habe wie im ersten. Bei mir hat dieser Trailer tatsächlich sowohl der als auch der erste zu Rogue One mehr ausgelöst als zu Episode 7. Was einfach aber daran liegt, dass ich vorher nichts mit Star Wars so viel am Hut hatte. Ja. Und dass alle, die auf den gehypt waren, den siebten natürlich, für die war das dann das Größte, diesen Trailer zu sehen. Ja. Ich fand den jetzt einfach noch schicker, den zu Rogue One. Das Setting hat sich ja so ein bisschen verlagert und es ist nicht mehr, was ich finde, es ist nicht mehr ganz so viel Bedienen der Elemente, die Leute von früher kennen, sondern es wirkt eigenständiger, auch durch die vielen Charaktere, die komplett neu sind. Mhm. Es sei denn, man kennt jetzt Bücher oder so, es gibt ja mehr Hintergrundgeschichte. Ne? Mhm. Und noch zu den Figuren, jetzt hat man ja noch ein paar mehr vorgestellt gesehen, also erstmal finde ich, die Besetzung wirkt ziemlich gut. Also Mads Mikkelsen wirkt perfekt gewählt, dieser Ben Mendelsohn, glaube ich, heißt er. Ja, ich liebe den. Ich finde den auch so super. Und ich fand Forrest Whitaker auch, seine kurzen Auftritte, die er hatte, fand ich auch grandios. Donnie Yen finde ich auch geil. Donnie Yen ist auch gut. Soll er blind sein in dem... Ich glaube. Okay, das wirkt so, weil seine Augen so... Ich habe da mal was zu gelesen. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht mehr sicher. Donnie Yen, für alle, die es jetzt nicht wissen, ist... Genau, Ip Man, der eine von den Kriegern, den man da sieht, der mit dem Stab kämpft. Ja, ich habe den gestern gesehen, den Trailer. Irgendwie, ich glaube, ich bin durch Zufall drauf gestoßen. Das heißt, ich habe nicht drauf gewartet und wusste, der kommt jetzt am 13., sondern ich habe ihn irgendwo entdeckt und bin begeistert. Nee, ich bin, glaube ich, Mitglied in 10 Star Wars Fangruppen auf Facebook und bin Follower von 10 Star Wars Fan-Accounts bei Instagram. Und gestern kam da überall die Nachricht, halt morgen wird der finale Trailer rauskommen. Und das ist lustig, weil ich habe ihn mir angesehen und ich glaube, 2 Minuten später kam deine WhatsApp-Nachricht, Rogue One wird so viel besser als Star Wars. Und ich dachte mir nur, ja, er hat schon recht. Ach, dann habe ich den wirklich so aktuell gesehen? Ja, super aktuell. Ah, okay. Also ich habe ihn, also ich hab ihn angeguckt, 2 Minuten später ist mir die WhatsApp das gesprochen. War aber wirklich kompletter Zufall. Ich dachte, der wäre schon einen Tag draußen. Du bist, also du sagst auch, beide Daumen nach oben, super, krasses also Ding. Ich habe halt nicht mehr. Sonst wird es auch 3 geben. Ja, okay. Genau. Okay. Denn also ich schließe mich da eigentlich ziemlich an. Ich finde, der hat ähnliche, also der... Ich finde, dass der letzte Trailer zu Star Wars Episode 7 genauso gut war, eigentlich auch wie der jetzt zu Rogue One. Mhm. Aber das ist schon klasse, weil ich den zu Star Wars 7 so unfassbar krass fand. Und was ich schön finde, ist, dass ja, es sieht nach einer Menge neuen Kram aus, den sie da eingebaut haben. Was ich stark finde, das ist total vielen, finde ich, überhaupt nicht aufgefallen ist, sie verwenden nicht ein einziges Star Wars Thema in diesem Trailer. Ja. Was sie in den davorigen Rogue One Trailern gemacht haben, immer halt angepasst, so mit gewissen Nuancen, aber es war mal das imperiale Thema und so weiter, es wurde immer irgendwie benutzt, diesmal überhaupt nicht, also wirklich kein, und es ist ja fast schon eine billige Art und Weise, quasi einen Trailer geil zu machen, ey, bau irgendein Star Wars Thema ein und der Trailer wird, da wird aus einer 5 von 10 sofort eine 8 von 10, weil das Star Wars Thema drin ist. Ja. Und das haben sie halt wirklich komplett weggelassen, was eigentlich ein cooles Statement ist, von wegen, dass sie es auch ohne das können und das gut machen können. Mhm. Ich finde, und dabei bleibe ich der Regisseur von Rogue One, der Gareth Edwards, das ist der Regisseur vom letzten Godzilla zum Beispiel. Ja. Hast du ihn gesehen? Habe ich gesehen, ja. Hast du auch gesehen? Nee. Okay. Der ist halt, was Bilder angeht, ist der so krass. Mhm. Also der ist wirklich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Kameramann von Rogue One auch derselbe Kameramann ist, der auch Godzilla von Gareth Edwards gemacht hat. Wenn nicht, würde ich das einfach mal Gareth Edwards zuschreiben, weil der Mann, was die Inszenierung angeht, so dermaßen gut ist. Also in diesem letzten Rogue One Trailer waren locker mal 20 Aufnahmen, wo ich dachte, boah, ist das gut. Einfach die Idee ist so unfassbar gut. Kurze Zwischenfrage ist, J.J. Abrams ist aber wieder involviert trotzdem. Ist, glaube ich, Produzent. Okay. Also J.J. ist ja auch auf jeden Fall, das weiß ich, J.J. ist auf jeden Fall Produzent von Teil 8 und 9. Ja. Und auch stark involviert. Involviert sein, ja. Und dann kann ich mir nämlich vorstellen... Ich bin mir aber echt nicht sicher, ob das bei Rogue One ist. Das kann gut sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Nee, was du gerade gesagt hast, also von den Bildern, glaube ich, wird er nicht enttäuschen. Nee. Jetzt ist halt die Frage, ob die Geschichte taugt. Mhm. Ne? Aber normalerweise würde man ja meinen, dass wenn J.J. Abrams darauf Einfluss hat, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie sein Einfluss darauf ist, dass es eher dazu beiträgt, dass die Geschichte interessanter wird. Ja. Weil, ja, bei Star Trek hat man ja gesehen, wie es mit der Handlung bergab ging, als er dann nicht mehr dem entsprechend involviert war. Ich muss aber sagen, also das fand ich alles super krass. Ich finde, wie gesagt, der hat inszenierungsmäßig grandiose Ideen. Also allein, weiß ich nicht, wie dieser eine Sternzerstörer über dieser Stadt ist oder wo man den AT-ST... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, wenn jetzt irgendein Star Wars-Fan das hört und mich lyncht dafür, tut es mir leid. Also es gibt die großen, sind die AT-ATs, also die in Star Wars 5 auch bei dem Eisplanetenhort laufen, und es gibt die kleinen, die Zweiläufer. Den siehst du in dem einen Schuss in dieser Stadt, wo sie so leicht zwischen den Häusern kämpfen. Und ich glaube, der heißt AT-ST. Ich will mich da nicht festlegen. Super geil und alleine, weiß nicht, also die eine Vader-Aufnahme, wo halt Darth Vader wirklich irgendwie auch so schnell, wie man ihn, glaube ich, noch nie halt laufen sehen, aus dieser geöffneten Tür durch den Nebel läuft, halt wirklich nur ganz kurz, da habe ich sofort die größte Gänsehaut meines Lebens bekommen, weil es Darth Vader ist, und Darth Vader ist der größte Bösewicht der Filmgeschichte. Und Ben Mendelsohn ist eh jemand, den ich absolut liebe. Ja. Kannst du da irgendwelche Filme oder so nennen, wo der sonst... Woher man den kennt? Also die Sache ist, also ich habe ihn das erste Mal gesehen, glaube ich, in Killing Them Softly mit Brad Pitt zusammen. Danach habe ich ihn gesehen in The Place Beyond the Pines mit Ryan Gosling. Hast du ihn gesehen? Ich glaube nicht. Okay. Und er ist halt der quasi Bösewicht in der Netflix-Serie Bloodline. Hast du Bloodline geguckt? Nee, auch nicht. Okay, in allen diesen Sachen spielt er einfach verdammt, verdammt, verdammt gut. Und ich finde, der Typ hat einfach eine Ausstrahlung. Also ich fand schon in dem allerersten Rogue One Trailer diese beiden Aufnahmen mit ihm so gut. Also diese eine, wo er da steht in diesem Kontrollraum, in dieser weißen Uniform. Mhm. Und die andere, wo er irgendwie über diesen ganz flachen See irgendwie wandert mit diesem weißen Gewand hinter ihm. Und ich finde, wenn man diesen Rogue One 3 Trailer sieht, vergisst man total, dass es so viele krasse Aufnahmen gab, die im ersten Trailer drin waren, zum Beispiel, die da gar nicht drin sind. Also da sind ja fast nur geile Aufnahmen in diesem Film. Und den finde ich total geil. Forest Whitaker mag ich, ja, aber ist mir eigentlich relativ egal, muss ich ganz ehrlich sein. Mads Mikkelsen ist halt super geil. Mads Mikkelsen ist halt wirklich einfach super geil. Und dass der im Star Wars-Universum drin ist, freut mich auch extrem. Dass diese, ich hoffe, dass die Szene mit Darth Vader, also diese Encounter-Szene zwischen ihm und dem Krennic, oder wie er heißt, dass es nicht die einzige ist. Also ich hoffe für meinen Fan halt so sehr, dass wir Darth Vader kämpfen sehen. Und dass man auch sieht, quasi wie machtlos alle waren, wenn Vader da war, weil das ist was in den Büchern, also generell, kann es gar nicht geben. Also es gibt ja keine direkte Buchvorlage zu Rogue One. Ansonsten würden alle wissen, wie es passiert quasi. Also das gibt es nicht. Aber es gibt ja Bücher, die Geschichte erzählen zwischen Episode 3 und Episode 4, also die Jahre, die da vergehen. Ah genau, so war jetzt gerade meine Frage, wann das Ganze eigentlich stattfindet, zwischen 3 und 4, okay. Ja, und das ist auch mal endlich alle Leute verstehen. Ich verstehe gar nicht, wie so viele Leute das inzwischen immer noch nicht gecheckt haben, dass es dazwischen steht. Also es spielt vor Episode 4, wahrscheinlich sehr zeitnah sogar davor. Es gibt sehr viele Bücher, die halt die Zeit zwischen Episode 3 und 4 erklären. Und wo dann mal kommt, dass Vader halt wirklich so viel Schrecken verbreitet hat in den Republik-Reihen, dass jeder versagt hat gegen ihn. Also wenn er auf dem Schlachtfeld aufgetaucht war, war die Schlacht geschlagen. Dann konnte man sich zurückziehen quasi. Und es wurden ja schon erste Stimmen laut, die meinten, dass Rogue One wahrscheinlich sehr viel grafischer auch wird. Also es wird sehr viel heftiger sein und es wäre halt, wie geil wäre das, wenn Darth Vader sein Lichtschwert zieht, anmacht und einfach mal austeilt. So, ich meine, hat man so noch nicht gesehen. Ja. Was ich ja tatsächlich auch gerne mag, kam ja mit neueren Serien auch viel mehr, wurde es etabliert. Jetzt Game of Thrones wird immer gern genannt, okay, besonders viele Serientode. Aber ich finde es auch bei solchen hohen Produktionen oder sowas wie Star Wars gut, wenn auch Hauptcharaktere nicht gänzlich davon verschont bleiben. Ja. Einfach immer. Ja, absolut. Kategorisch. Das finde ich immer ganz nett. Und vor allem, es ist alles die allerletzte Aufnahme, wo man, ich glaube, sieht man Forrest Whitaker laufen durch diesen Dschungel und neben ihm kommt so ein AT-80-Fuß runter. Das sieht so gut aus, alles. Und habt ihr die eine riesige Jedi-Statue gesehen im Sand? Ja. Ist auch super geil und da muss man nicht drüber reden, das ist alles fett. Eigentlich, wenn ich an Aufnahmen im zweiten Rogue One Trailer denke, wo es die Sonnenfinsternis gibt, allein durch den Todesstern, der sich davor schiebt und so weiter, da sind so viele krasse Aufnahmen drin und ich glaube, das wird das größte Event des Jahres halt einfach sein, vermutlich. Ja. Ich habe den zwischenzeitlich immer mal wieder vergessen. Aber ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast meinte ich mal, es gibt die Möglichkeit, dass einfach jetzt jedes Jahr ein Star Wars Film am Ende des Jahres auf der 1 steht und aber für dieses Jahr, glaube ich, ist es safe, dass Rogue One auf der 1 steht. Könnte mir vorstellen, ja doch, ich glaube auch, ja. Was soll denn sonst kommen? Na, ich habe gerade überlegt, aber dann müsste Fantastic Beasts sehr stark sein. Stark ist es. Also Fantastic Beasts müsste stärker sein als der stärkste Harry Potter. Und das wird nicht passieren, um das zu knicken. Ja, die einzige Befürchtung, die ich habe, ist, dass die Hauptfigur aus dem Rough One, dass die so ein bisschen ähnlich ist wie die aus Episode 7. So vom Charakter her. Wieso das denn? Die gefällt so komplett anders. In den Trailern schon, wie sie sich gibt. Nur weil sie Frau ist? Das ist aber sexistisch. Nee, also weil ich überlege, jetzt bei Episode 7 eine Frau im Mittelpunkt gestellt haben als Hauptfigur. Und jetzt wieder. Ja, stimmt, das ist ein Verbrechen. Nein, es ist kein Verbrechen, aber was? Da muss man gegen vorgehen. Zweimal eine Frau als Hauptfigur, das geht nicht. Das ist halt auch wieder so eine von den Rebellen, die dann irgendwie die Leute da, ja, weiß ich nicht. Ja, aber Rey war doch eigentlich nicht eine von den Rebellen. Ich muss gerade überlegen, welche. Mir ist gerade komplett entfallen, welche Intentionen überhaupt Rey im siebten Teil. Aber Rey war doch eigentlich die hatte überhaupt nicht vor, irgendwo hinzugehen, irgendwas zu machen und keine Ahnung was. Sie war doch eigentlich die Liebe, die dann irgendwie rausgefunden hat, dass irgendwie mehr in ihr steckt und keine Ahnung was. Also und mehr so reingeraten, und ne? Sie hier, ja, und Jin Erso, wie die Figur heißt, sie war von einem Knast und keine Ahnung und selbst wenn sie da bei dem Rebellen-Headquarter vor diesem Plan irgendwie gestellt wird, Und der sagt, ja, der andere Typ sagt so, ist das alles klar? Ich sage, ja, Sir. Und keine Ahnung, also ist ja null so wie Ray. Sieht man ja schon in den ersten Einstellungen. Niklas, Okay, bilde ja. dich doch mal. Was soll denn das? Gut. Das, nee, Dann halt nicht. ich muss sagen, dass mir ihre Stimme ein bisschen auf die Nerven geht, um ehrlich zu sein. Dieses overly britische, das sie da Ah, habe ich spricht. nicht so drauf Ja. geachtet. Bisschen, aber das Meckern auf dem allerhöchsten Niveau, der allerhöchsten Niveau ist so, das muss absolut nicht sein. Aber damit würde ich sagen, lassen wir Rogue One mal liegen. Ne? Wir haben, glaube ich, 20 Minuten darüber geredet oder sowas. Ich würde sagen, abschließend, wir freuen uns alle riesig auf den Film. Ja, Ja, kann tatsächlich, man ja. schon so sagen. Und ich denke, dass wenn Disney das richtig macht, dass dann Star Wars 8. Ich weiß nicht, was da für Rekorde fallen könnten, aber es könnte sich nochmal Rekorde fallen, was ich nicht gedacht hätte. Kennst du das deutsche Release-Datum? 16. Dezember. 16. erst, okay. Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Wenn es nicht der 16. ist, dann ist es der 15. Aber einer der Okay, beiden Tage. okay. Ja. Und dann würde ich jetzt mal ganz gerne ansprechen, weil er nämlich in der nächsten Woche anläuft, ist The Accountant. Wisst ihr beide, was das ist? Supi. Das ist der neue Film mit Ben Affleck, wo er diesen, ja, willst du es Nee, sagen ich oder glaube, ich habe mir sagt der Name was, aber ich glaube, ich habe nicht draufgeklickt, als ich den Trailer irgendwo gesehen habe. Das heißt, ich glaube, ich kenne ihn nicht. okay, supi. Habt ihr Warrior gesehen? Den Sportfilm? Den MMA-Film, was einer der besten Sportfilme aller Zeiten ist? Ist Stefan auch der Meinung? Habe ich Nee, nicht. gar nichts. Warte, ich will ihn nicht verwechseln. Ist Warrior der mit den beiden Brüdern, Ja, mit Tom Hardy ja, und ja, seinem. ja, Ja, dann ja. habe ich ihn gesehen. Okay. Zweimal. Der Regisseur, Ja. der macht The Accountant. Okay. Und da ist Ben Affleck quasi ein hochintelligenter Mann, der aber halt so. Es gibt auch diesen bestimmten Namen dafür, die Menschen, die halt so unfassbar intelligent sind, aber dafür total viele Macken haben und keine Ahnung was. Ja. So einen spielt halt Ben Affleck und ich glaube, er ist irgendwie für Mafias, der Geldwäscher und so weiter, weil er so ein Genie ist und Buchhalter und so weiter und so fort. Und sein Name ist halt The Accountant. Gut, aber wenn jetzt beide nichts davon gehört habt, irgendwie in irgendeiner Hinsicht, dann macht es auch nicht viel Sinn, darüber zu reden, um ehrlich zu sein. Nächste Woche kommt er raus, meinst du? Der kommt nächste Woche raus, ja. Okay. Der läuft am 20. an. Also Inferno lief ja diese Woche an Ja, jetzt und The ja. Accountant dann die nächste Woche. Okay, Und aber. dann die Woche darauf Doctor Strange. Ach, so früh, so bald schon. Ja. Accountant, aber jetzt, okay, wir haben den Trailer nicht gesehen, aber würdest du sagen, das ist jetzt ein Film, den man auf dem Schirm haben Ja, sollte? definitiv, definitiv. Okay, Ich bitte bin der Meinung, anschauen. ich, ja, ich, also ich bin der Meinung, dass Ben Affleck ein Mann ist, auf den man schon vertrauen kann. Inzwischen wirklich, also ich halte ihn hoch. Nach allem, was er gemacht hat mit The Town als Regisseur, mit Argo als Regisseur, mit dem besten Part in Batman vs. Superman, nämlich dass er Batman ist, dass er den nächsten Batman Standalone-Film macht, dass er jetzt, wie gesagt, da der Hauptdarsteller in einem Film ist von einem Regisseur, von dem ich sehr viel halte wegen Warrior, weil der Film wirklich, wirklich gut war. Ich glaube, der Regisseur ist Gavin O'Connor, aber vielleicht ist auch Gaylin O'Connor, aber irgendwie sowas auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und ich würde. Mich vielleicht sogar so, also ich habe den Film nicht gesehen, kann natürlich sein, dass das alles Schwachsinn ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle ist, für die Ben Affleck vielleicht Oscar nominiert wird oder sowas dieses Jahr, wenn er alles richtig macht. Kann ich mir durchaus vorstellen, um ehrlich zu sein. Okay. Also, da ihr beide das noch nicht, guckt euch den Trailer an. Ich weiß, du bist nicht so ein großer Mal. Fan davon, Trailer zu gucken, aber Ah, eigentlich schon, ich weiß auch nicht. okay. Aber guck sie, wie gesagt, an. Und dann. Wenn ihr das schon nicht, habt ihr denn Doctor Strange Trailer Ja gesehen? Habt ihr klar, Meinungen den, dazu? Ja, ja, haben wir, glaube ich, habt auch schon mal ihr. drüber geredet. Aber wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, es gibt mittlerweile schon drei Trailer Ich und kenne ich auch kenne nur nur den einen. ersten. Nee, ich kenne zwei. Okay, den zweiten kenne ich nicht. Ich habe gesagt, das ist Übrigens, wahrscheinlich. Mads Mikkelsen, der Bösewicht ist. Ja, stimmt. Also. Aber ist denn Trailer 1 drin? Ja, aber nur von hinten aufgenommen Ja, und okay. einmal von oben, Ja, glaube ich. okay. Ja, habe ich schon mal gesagt, ist einer der wenigen. Ist doch Marvel, ne? Ist Marvel, ja klar. Ist einer der wenigen Marvel-Superheldenfilme, wo ich denke, ja, den schaue ich mir auch im Kino an. Also den. Wie viel Prozent des Cumberbatch da der Grund? Ist das mein Handy? Kann eigentlich nicht sein. Nee. Cumberbatch ist. Weiß ich nicht. glaube nicht, dass er der Grund ist. Also ich glaube, es hätte auch jemand anderes in der Rolle sein können. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie einfach vom thematisch irgendwie ein bisschen schicker aufbereitet. Hm. Ja. Gefällt mir irgendwie besser die Figur. Also ich Cumberbatch, glaube ich, ist ein Plus, aber jetzt nicht ausschlaggebend. Niklas? Also mich hat es so ein bisschen erinnert an Inception, also mit diesen Gebäuden, die sich verändern, diese Aufnahmen. Das ist nicht zu vermeiden. Und von der Story weiß ich nichts, ich kenne auch das Comic nicht. Ich mag halt Tilda Swinton ganz gerne und ich würde mir den Film halt Tilda Swinton, die spielt da irgendwie die Lehrerin von ihm oder was weiß ich, in diesem komischen Mönchsbau. Ja, deswegen würde ich mir den halt reinziehen. Okay, und Mads Mikkelsen magst du nicht? Also, kannst du ja nicht. Cumberbatch kenne ich nicht so viel. Also, ich habe Sherlock nicht gesehen. Also, das ist eigentlich eine Kunst, Cumberbatch, nicht viel, weil er überall ist. wo hast du ihn denn bisher gesehen? Zoolander 2. Und in 12 Years a Slave. Stimmt. Hast du den Hobbit geguckt? Ja, da ist das aber nur die Stimme von dem Drachen. Mhm. Und ich habe den. Na, ein bisschen das Spiel wurde auch übernommen. So ist es nicht. Ja. Hast du. Motion Capture. Hast du Star Trek gesehen, den zweiten? Nee. Hm. Wo spielt denn. Ach, zweiter Star Trek ist mein Kind. Khan. Zweiter Star Trek, ist klar. Okay. Und spielt er noch irgendwie in so einem Film mit Keira Knightley? Irgendwie ja, Imitation Game. So einer Dechiffriermaschine. Den habe ich gesehen. Das ist auch top, ja. Spielt er. Eine der besten Filmmusiken des Jahres. Spielt er oder bilde ich mir das ein? Wer spielt denn im zweiten Prometheus? Nee, es gibt noch nicht den zweiten. Wer spielt in Prometheus? Da gibt es doch irgend so ein. Das spielt Cumberbatch mit. Nee? Okay, an wen denke ich denn da? Denkst du an Michael Fassbender? Vielleicht denke ich an Michael Fassbender. Nein, ich meine nicht den Hauptcharakter. Es gibt. Gibt es nicht noch irgend so ein. Stimmt. Man denke ich an Michael Fassbender. Denkst du an Michael Fassbender? Denkst du an den Androiden oder was? Ja, wer war Michael Fassbender. Ja, nee, das ist, wo er denn nur noch den Kopf rum, wo nur noch der Kopf dann am Ende ist. Ja, das ist Michael Fassbender. Ja, das ist Michael Fassbender, ja. Nee, meine ich nicht. Dann ist es aber wurscht. Okay, aber er spielt jedenfalls im Prometheus nicht mit. Okay. Okay, aber du freust dich schon auch auf Dr. Strange. Ja, das hat mir schon gefallen. Also das Outfit von Dr. Strange hat mich auch so ein bisschen erinnert an Superman, aber... Was hat Cape hat, ne, rotes. Ja. Ja, das ist halt nicht so vermeiden, da bin ich auch ganz ehrlich. Also es ist so, du guckst halt einen Doctor Strange-Trailer an und du siehst die zusammenfaltende Stadt. Und natürlich denkst du an Inception, weil es gab es einfach, also gut. Davor noch nicht. Vielleicht gab es irgendwo in irgendeinem Indie-Film, den ich nie gesehen habe, aber Faktor für die breite Masse uns gab es das erste Mal in Inception und seitdem nie wieder. Das heißt, wenn irgendwer eine klappende Stadt macht, ist es halt automatisch Inception, das ist einfach so. Ja. Und ja, das rote Cape ist halt irgendwie auch automatisch Superman. Aber ich finde es eigentlich geil, dass Cumberbatch das macht. Also das freut mich. Das passt mit ja fast auch zur Rolle einfach irgendwie. Ja, definitiv. Was habt ihr denn, um jetzt, okay, Daumen nach oben oder Daumen nicht nach oben? Nach oben. Hm? Ja. Ja, okay. Ja. In der Woche darauf. Ja. Meine lieben Freunde. Ja. Dann läuft an, John. Girl on a Train. Kubo and the Two Strings. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Okay. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ah, okay. Läuft eine Woche darauf an. So, da habt ihr, denke ich, mal mehr gesehen? Habt ihr alle Trailer gesehen? Ja, ich glaube, ja. Ja? Dann sag doch, fang mal du an, was du darüber denkst. Ich bin mir nicht sicher, ob die Story mithalten kann mit den, was sie da versuchen an Effekten und Tieren und Fabelwesen reinzubringen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie weit jetzt Harry Potter Fans da auf ihre Kosten kommen. Ich denke schon, dass so die erste halbe Stunde vor allem irgendwelche Nostalgiefaktoren bedient werden, indem alte Elemente wiedergefunden werden. Ja, muss man schauen, ob das trägt über einen ganzen Film. Ich kenne halt die Hintergrundgeschichte sonst nicht, außer dass er irgendwie gerufen wird oder dahin kommt und halt auch diese Wesen da mitbringt oder sonst was und aus dem Koffer da auftritt. Muss man schauen, wie auch der Rest des Casts ist, weil den habe ich komplett vergessen, obwohl ich den Trailer gesehen habe. Eddie Redmayne. Weiß ich nur noch Eddie Redmayne, ja. Und der, den finde ich jetzt, der spielt es nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ist jetzt nicht. Echt? Der den anderen habt ihr vergessen, den großen Namen? Hab jetzt gerade den Colin, anderen. Nee, wie ist Colin, der? Colin Farrell. Genau, der richtig, stimmt. Stimmt. Ja, gut, das ist eine gute Wahl. Ich weiß aber nicht mehr, welche Rolle er jetzt da spielt. Ich glaube, er spielt den Minister, den Zauberminister von den USA, aber irgendwas richtig Großes auf jeden Fall. Eine Meldung habe ich vorhin gelesen, aber dann, glaube ich, musste ich los und ich habe nicht weiter nachgelesen. Da stand bloß, ich glaube auf Filmstarts oder so war die Überschrift, J.K. Rowling, was, warum auch immer sie. Die schreibt das Drehbuch, also das... Nee, denkt an fünf Teile. Denkt an fünf Teile? Achso, ich hatte irgendwie, es gibt bekannt, es kommen weitere Harry Potter Filme. Die denkt an fünf Teile. Also fest stehen drei. Da stehen auch schon die Release-Daten fest. Aber wirklich als Fortsetzung zu diesem? Ja. Also Fantastic Beasts 2 2018, Fantastic Beasts 3 2020. Das ist fest schon angekündigt. Es gibt schon den Release-Datum und so weiter. Also aber J.K. Rowling meint, sie schreibt genug Material für insgesamt fünf Teile dazu. Also gehen Sie davon aus, dass es auch finanziell... Ansonsten würden sie nicht zwei weitere ankündigen, ja, davon gehen sie aus. Also der erste wird es auf jeden Fall werden, aber dann brauchen sie auch wirklich eine Handlung, die stark genug ist, um das dann über so eine Trilogie zu... Ich meine, sie haben ja, also sie haben mit J.K. Rowling auf jeden Fall jemanden, der eine Handlung schreiben kann und sie haben mit Eddie Redmayne als Hauptdarsteller auf jeden Fall jemanden, der das tragen kann, weil also, ob man es mag oder nicht, darüber muss man jetzt nicht reden, aber man muss halt man muss einfach zugeben, dass der Mann einen Film tragen kann und er kann verdammt gut schauspielern. Und so mal jemanden als Hauptdarsteller zu haben, ist ja schon sehr, sehr viel wert quasi. Aber jetzt zu dir und deiner Meinung zu Fantastic Beasts. Mir hat es gefallen, dass es irgendwie, ich glaube mal, das spielt in den 20ern. So ungefähr. Vom Kleidungsstil, das hat mir gefallen. Nee, ein bisschen später, oder? Ja, so 20er, 30er wahrscheinlich. Oder okay. Bisschen nicht. So, auf jeden Fall, so hat mich daran erinnert, an diese Zeit-Epoche. Und hat mir optisch gut gefallen. Aber ich weiß halt nicht genau, inwieweit man eine Idee immer noch, immer wieder weiter melken muss. Also, ja, na, ich glaube, dass dieses Universum, das kennt ja eigentlich jeder. Und viele haben sich gewünscht, dass da irgendwie nochmal was stattfindet, filmisch. Ne? Ich glaube, allein, dass das bedient wird, reicht vielen schon. Aber was ich schon gesagt habe, ich weiß halt nicht, ob es länger als einen Film trägt. Und bei diesen fantastischen Wesen, ich glaube, ein paar hat man ja gesehen, leider auch in einem letzten Trailer schon so wie so eine Art Bosskampf und wie er endet, mit so einem Schlangenwesen und so, sah ganz schick aus, es darf nicht zu CGI-mäßig aussehen oder zu viele von diesen Wesen geben, muss man schauen, ob das gut ist. In den Harry Potter-Teilen davor gab es ja auch schon einige Wesen, die waren aber eigentlich auch immer gut ausgedacht, also es wirkte nie komplett an den Haaren herbeigezogen. Ich fand immer cool und hoffe eigentlich, dass die vorkommen in den Büchern. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Im vierten Teil diese pferdeartigen Wesen, die Kutschen ziehen, die aber nur die Leute sehen können, die den Tod gesehen haben. Die sehen dann, wie jemand stirbt. Vielleicht tauchen die auf. Ich habe es, glaube ich, in irgendeinem Reddit-Forum gelesen. Sorry, wenn ich jetzt was ganz Falsches laber. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass ich glaube, dass ein Wesen entkommt. Und das ist das Mächtigste. Und das ist irgendein Vogel, glaube ich. Und ich glaube, es gibt schon die ersten Fantheorien, dass es halt Dumbledores Phönix ist. Und man muss auch, du hast schon recht mit dem, wie weit man ein Franchise ausschlachten muss, ne? Aber letztendlich muss man ja auch sagen, sie lassen den Harry Potter ruhen. Ja. Also sie machen ja nicht einen Harry Potter 9 oder sowas, sondern es ist halt in dem Universum platziert und damit verknüpft und so weiter, keine Frage. Aber es ist halt. Und das finde ich vor allem super geil. Da kann man jetzt wieder sagen, das ist weichgewaschen und das ist Amerikanisierung und so weiter und so fort. Aber letztendlich, dass sie einfach, das spielt ja komplett in den USA. Ja. Dass sie wirklich einfach diese Zaubererwelt erweitern quasi. Weil sonst, es war bisher immer nur England und das Ministerium von England und bla. Und jetzt zeigen sie diese gigantische, riesige Zaubererwelt von den USA. Was so schön. Viele Möglichkeiten hat. Und du kannst einfach, du erweiterst diese ganze Welt total um... Ja. Weil da ist vielleicht ein bisschen was anderes und da sind vielleicht andere Gesetze, das wird ja anders gehandhabt und das macht alles komplexer und nicer und geiler. Genau. Deswegen freut mich das total. Das stimmt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Das habe ich dann auch teilweise mal in den Büchern gedacht. Oh, wie schön wäre es, mehr darüber zu erfahren, wenn dann diese anderen Schulen aus Bulgarien und Frankreich kommen und man hört nichts darüber, wie sind die an die Zaubererwelt angeknüpft und so weiter. Das stimmt. Das finde ich auch. Weil das hat mich auch immer an den Harry Potter-Film extrem. Was heißt aufgeregt, aber ich finde, es war immer ein großes Problem, dass man nie die Gefahr so krass als Gefahr wahrgenommen hat von Lord Voldemort. Was war immer da irgendwo in England, aber man hat irgendwie von der gesamten Welt nie die Bedrohung mitbekommen und so weiter und so fort. Und ich finde einfach super, dass man jetzt mehr von dieser ganzen Welt sieht. Ja, allein, dass es nur ist, dass Eddie Redmayne in, sagen wir, keine Ahnung, das offizielle Ministerium von den USA reinläuft und du siehst einfach so ein neues. ja, so ein neues Zauberinstitut irgendwie mit allem drum und dran und keine Ahnung, da sind vielleicht die Gesetze mit Munkel anders oder sowas und halt der ganze Kram. Ich freue mich, dass Colin Farrell da drin ist, weil ich finde Colin Farrell super, aber Colin Farrell hat leider das riesige Problem, dass er, keine Ahnung, Box-Office-Pechkopf ist, weil einfach jeder Film, in dem er war, Scheiße. in den letzten, keine Ahnung, wie vielen Jahren, ist gefloppt, ist so. Aber eigentlich kann der Typ was. Ich finde, der Ja. Typ hat Ausstrahlung wie kein Zweiter. Der ist ja irre. Und ich finde auch, dass er mit seiner 20er, 30er Jahre, wie auch immer, Frise und mit diesem Anzug perfekt in diese Welt reinpasst, bis zum geht nicht mehr. Und er hatte auch so eine Ausstrahlung von wegen, er ist in einer sehr hohen Rolle und so weiter und so fort. Und wenn, dass dieser Film wahrscheinlich boxoffice-mäßig funktionieren wird, ist, denke ich mal, keine Frage. Also, der wird nicht billig sein, also wahrscheinlich Production Budget, ich schätze mal 200 Millionen. Denn da reicht noch 100 bis 150 Millionen Marketing rauf. Also der Film muss 700 Millionen einnehmen, um plus minus null zu machen, als er drüber ist Gewinn. Und es wird er, denke ich mal, machen. Also ich denke mal, an 800 Millionen führt kein Weg dran vorbei. Es wird einfach passieren. Und dann hat Colin Farrell endlich mal wieder ein Franchise. Vielleicht stimmt er ja auch, aber wenn's, ich denke mal, es wird nicht passieren, da hat er ein Franchise, wo er drin ist und das freut mich unter anderem. Bei der CGI, ich glaube eigentlich nicht, dass die das verkacken werden, weil ich fand eigentlich, dass Harry Potter hatte mal on point CGI, wo ich immer dachte, wow, total geil. Und mal, wo ich denke, was ist denn da los? Aber gegen Ende haben sie eigentlich relativ gut hinbekommen. Also was ich mir immer noch sehr, also zum Beispiel, guckt euch mal den Troll an, im Ja, allerersten das Harry Potter, ist das ist ja das das CGI. Grausigste, was ich jemals gesehen habe. Stimmt. War auch 2001, da war eine Menge schlecht, aber 2001 kam auch der erste Herr der Ringe raus. Guckt ihr mal den ersten Herr der Ringe an, im Gegensatz zu dem. Aber guckt euch mal den Basilisken an, da kann man sich schrecken. Der sieht immer noch, Der ist gut, wenn ich wa? den sehe und denke, der wurde 2002 gemacht, denke ich immer noch, Ja. fuck, sieht der gut aus. Ja. Er sieht wirklich gut aus. Und deswegen habe ich auch Bock drauf. Also ich war eigentlich. Ich bin nie so ein richtig krasser Harry Potter Fanboy. Ist irgendwer von euch wirklich richtig Harry Potter Fanboy? Also alle Nee, Bücher das, gelesen ja, und das das und sowas? schon. Immer direkt Schon. und bei den ersten drei Mitternachtspremieren gewesen als Kind und schon, also schon. Ich habe die sofort verschlungen, die Bücher in einem Wisch weggelesen. Das kann man schon sagen, ja. Aber ich habe den Film irgendwann nicht mehr entgegengefiebert und ich habe die letzten auch nicht mal mehr im Kino gesehen. So, Ja. Ich bin auch gespannt auf die Rolle von Ezra Miller, weil ich den bei We Need to Talk About Kevin ganz gut fand. Und Okay. das ist ja auch ein Newcomer, denke ich mal. Also der hat nicht so viele Rollen. Er hat noch Flash irgendwie gespielt in irgendeinem Marvel-Film, glaube ich, wo er nur ganz kurz zu sehen ist. Und deswegen. Flash in einem Marvel-Film? Sorry, Willst du? Willst du? nee, nee, nicht Willst du dir Marvel. gerade Feinde machen? DC, sorry. Ja. Okay. Ja, mal schauen, wer in dem Film ist. Auch mal schauen, okay. Ja, das führt uns dann eigentlich automatisch zu Rogue One, worüber wir ja schon ausgiebig geredet haben. Aber zwischen Rogue One und Fantastic Beasts kommt noch ein Film raus, über den wir letztes Mal, mit dem Namen Arrival. Lass mich raten, Niklas, hast du noch nie was von gehört? Nö. Richtig. John letzte Woche nämlich auch noch nicht. Ja, ist richtig. Und da gebe ich noch mal ganz große wirklich Empfehlung raus an alle, die von diesem Film noch nie was gehört haben. Ich weiß nicht, was ich. Ah, welche Produktionsfirma ist dahinter? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer es macht. Ich glaube, es macht. Macht's Fox oder macht's Paramount? Ich glaube, irgendwer von den beiden. Nein, das ist nicht egal. Man muss richtige Informationen rausgeben. Jedenfalls, es ist ein Sci-Fi-Film von Denis Villeneuve. Das ist der Regisseur von Prisoners und von Sicario und von Enemy. Der mit den drei Filmen bisher nur verdammt, verdammt gute Filme abgeliefert hat. Inszenatorisch sowie dramaturgisch einer der Spitzenmänner aus momentan in Hollywood, bin ich der Meinung. Blade Runner 2 inszeniert, der nächstes Jahr kommt. Und der Film davor ist halt Arrival, was so ein, ja, Mid-Budget-Sci-Fi-Film ist. 50 Millionen hat das ganze Ding gekostet. Mit Jeremy Renner, Forest Whitaker und Amy Adams. Und der Trailer kann ich jedem nur ans Herz legen. Sieht grandios aus. Ich finde, der hat Atmosphäre, der hat Ideen, der ist super gedreht, atmosphärisch und so sollte man sich auf jeden Fall auf die Liste schreiben. Ist, denke ich, vielleicht einer der ganz großen Sterne noch, der kommt in diesem Jahr. Und wie gesagt, irgendwie hat es keiner mitbekommen. Irgendwie ist, pushen sie auch das Marketing wirklich nicht so stark. Wir haben noch nicht drüber geredet letzte Woche, ne? Nee, gar nicht. Nee, genau, wir hatten ja Mr. Robot, ja. Nee, genau, ich habe den Trailer auch hinterher gesehen und ja, ich kann dir nur beipflichten. Ich fand auch, der sah wirklich schick aus. Und ich habe den Trailer auch ein bisschen früher abgebrochen, da ich gedacht habe, ich will gar nicht zu viel davon sehen. Ja. Ja, aber wie du gesagt hast, Marketing, ich habe davon auch sonst nichts mitbekommen. Also ich habe bisher nur, wirklich nur Leute mitbekommen, die noch nicht mal den Titel gehört haben. Also die wirklich sagen, was ist das und wer ist das und was macht er mit? Und ich meine, wenn man sich das mal reinzieht, der Regisseur von Sicario, Prisoners und so weiter ist schon ein Name, plus Forest Whitaker, Jeremy Renner und Amy Adams im Cast, was alle drei, glaube ich, entweder mindestens Oscar-Nominierte sind. Alle drei. Okay. Also Jeremy Renner auf jeden Fall nominiert für den Kriegsfilm, wie heißt er? Hurt Locker. Forest Whitaker war doch bestimmt nominiert für Butler und King of Schottland. Und Amy Adams war, glaube ich, für das Boxerdrama und American Hustle, glaube ich, auch, also für beide Filme, die von den Namen vergessen gemacht wurden. War sie auch nominiert. Also es ist ein krasser Cast auch und es ist auch eine geile Thematik und der sieht bombastisch aus, aber irgendwie will man ihn halt nicht pushen. Wenn wir noch nicht drüber gesprochen haben, kannst du ja nochmal ganz kurz sagen, worum es geht. Ja, genau, stimmt. Es geht eigentlich darum, dass Amy Adams ist Sprachspezialistin, eine der führenden auf dem Gebiet weltweit, Jeremy Renner auch. Und so wie der Trailer aussieht, die kennen sich auch nicht im Vornherein, Jeremy Renner und Amy Adams. Und es passiert halt, dass überall auf der Welt plötzlich UFOs auftauchen. Aber die UFOs sehen nicht so aus, wie man UFOs eigentlich... Also es sieht ein bisschen aus wie ein UFO, das irgendwie auf den Kopf gestellt ist. Ja, das ist also ganz komisch. Ich fand, die sahen eher ja so eiförmig aus. Ja, ne? So aber unten flach und ansonsten so ein bisschen wie so ein Ei. Ja, aber halt so auf einer Seite abgegradet quasi. Und die tauchen jedenfalls überall auf, aber es passiert nichts. Also sie greifen nicht an. Es ist ein bisschen so dieses Independence Day 1-Feeling. Aber halt wirklich, also es sieht nicht bösartig aus halt. Und dann klingelt halt, die tauchen halt plötzlich auf, tagsüber, glaube ich, oder nachts oder keine Ahnung was. Und dann klingelt halt das Government an Amy Adams Tür und sagt, sie müssen mitkommen, sie sind eine führende Sprachspezialisten und sie müssen mit denen Kontakt aufnehmen, sie müssen mit denen reden, quasi. Und dann wird Jeremy Renner auch geholt und dann gehen sie halt rein. Und der Film hat so super viele geile Ideen, finde ich, die halt erklären, wie kritisch dieses ganze Sprachthema ist, weil es ist so, wenn ein winziges Missverständnis zwischen einer Alienrasse und dem Menschen kann im Prinzip dazu führen, dass wir alle sterben, weil wenn Aliens den Weg zu uns schaffen, muss man ja einfach aus rein logischen Gründen davon ausgehen, dass sie weiter sind als wir, weil sie einen Weg geschafft haben, den wir niemals hätten schaffen können, quasi. Also dann sind sie ja technisch weiterentwickelt als wir und sie können ja. Also unser primitives Denken ist ja auch Sprache, ist nur gesprochen oder keine Ahnung was. Vielleicht haben sie eine ganz andere Sprache und irgendwas. Und es geht ja darum, dass halt Amy Adams ganz klar sagt, ja, wir müssen ihnen halt irgendwie zeigen, dass was der Unterschied ist zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. So mehr oder weniger. Sprich, ja, das also, ne, also, keine Ahnung, wenn du einem Alien irgendwie eine Spitzhacke gibst, dann denkt es halt, das ist eine Waffe und sieht es als Herausforderung an und interpretiert es vollkommen falsch. Aber es ist eigentlich ein Werkzeug. Und, oder was der Unterschied ist zwischen dem Geschenk und was anderem und so weiter und so fort. Und dann steht sie da und beginnt langsam anscheinend diese Sprache der Aliens zu verstehen. Und es gibt dann schon Anspielungen in dem Trailer, dass sie anfängt, eine Sprache der Aliens zu träumen und so weiter und so fort. Aber das sind anscheinend alles keine gesprochenen Worte, sondern es sind so Kreise oder so nicht ganz geschlossene Kreise, wo so Verästelungen von abgehen und so weiter und so fort. Und es sieht halt einfach geil aus. Ich finde, es ist eine total geile Idee mit dieser Sprache, weil es ein richtiger Punkt ist, aber er irgendwie noch nie so aufgegriffen wurde, finde ich, in anderen Sci-Fi-Filmen, die mit Aliens zu tun hatten. Und der Cast ist super. Und deswegen, finde ich, kann man das Ding nur empfehlen und finde es vor allem komisch, dass, wie gesagt, kein Mensch davon irgendwas mitbekommt. Dass der kommt. Übernächste Woche? Nee. Der kommt, oh Gott, wann kommt denn der? Achso, ich dachte, der kommt, du hast gesagt. Ich bin der Meinung, dass der Release-Plan ist in meinem Kopf Inferno diese Woche. Ja. Genau. The Accountant nächste Woche, Doctor Strange die Woche darauf, Fantastic Beasts dann quasi in der ersten Novemberwoche da drauf. Und ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, irgendwann zwischen Fantastic Beasts und Rogue One kommt der raus. Okay. Also so habe ich es im Kopf. Aber ich habe auch immer die amerikanischen Daten im Kopf. Da kann ab und an mal irgendwie sich was verschieben oder so, aber eigentlich... Es sind also auf jeden Fall dieses Jahr noch einige Filme, die sehenswert sind, wa? Und dann, was ich gerne als letztes anquatschen würde, ja, wäre eine Woche nach Rogue One, in dem wohl schlechtesten Release-Timing, das man sich wünschen kann auf dieser Welt, nämlich eine Woche nach dem Star Wars-Film zu starten, startet Assassin's Creed. Ja, naja, ich glaube, ich kann ja sagen, Tim, ich weiß nicht, wir haben meiner Meinung nach mindestens den ersten Trailer zusammen gesehen. Es gibt es mehrere, ja, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, ich habe es ja original eingesehen. Okay, es ist dieser eine mit Kanye West Musik im Hintergrund. Ne? Das ist korrekt. Genau, und ich glaube, wir haben über diesen Assassin's Creed Trailer nämlich auch schon mal gesprochen, vor einigen Monaten mittlerweile schon, als der rauskam. Und wir haben den auch schon... Zerrissen da, ne? Haben wir den? Ja, ich sag mal zerrissen. Also der Trailer hat dem Film nicht gut getan. Und ich meine, wer Assassin's Creed die Spiele kennt, der kann sich denken, okay, es gibt schon eine Handlung, die zumindest irgendwie was taugt. Also für ein Spiel ist ja sogar teilweise herausragend. Im Gegensatz zu anderen Videospielverfilmungen. Ja. Es kann auch eine der... Naja, ist halt die Frage. Viele wünschen sich ja so eine Videospielverfilmung, die so ein bisschen einen Anstoß gibt, ne? Wo du darauf deine Hoffnung auf Warcraft gesetzt hattest, wo du dachtest, okay, das könnte jetzt endlich mal den Impuls geben, dass man sich öfter traut, auch Videospiele zu verfilmen. Es könnte sogar funktioniert haben, um ehrlich zu sein. Ja, bei Assassin's Creed weiß ich nicht, ob sie das eher wieder zunichte machen oder ob sie es voranbringen. Michael Fassbender habe ich bisher noch keinen Film gesehen, der mich enttäuscht hat. Und ich glaube auch nicht, dass er die Sache schlechter machen wird. Nee, das glaube ich nicht. Nee. Genau. Aber auch ein grandioser Schauspieler kann aus einem sehr schlechten Drehbuch nicht viel machen. Eben. Und wenn man sich, glaube ich, mal, ich habe das irgendwann mal durchgelesen, wenn man sich mal reinzieht, wer dieses Drehbuch schreibt, mein lieber Scholli, das sind nicht gerade die besten Männer, die Hollywood zu bieten hat, um ehrlich zu sein. Da muss man schon mal ein bisschen, finde ich, hinterfragen. So. Und ich finde auch, dass der Trailer... Visuell war der schon nicht übel, aber ich finde auch auf gar keinen Fall überragend. Also wenn man sich die visuelle Kraft von dem Rogue One Trailer ansieht und dem Assassin's Creed, das sind Welten. Also sind wirklich Welten. Gut. Und natürlich hat Star Wars auch andere Ebenen, mit denen sie arbeiten können, aber trotzdem, finde ich, hätte man da mehr machen können. Was ich auch nicht verstehe, bist du in dem Assassin's Creed-Thema einigermaßen drin? Klack so gar nicht. Ich weiß, dass es ein Videospiel ist, aber da ich keine Videospiele spiele, ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe den Trailer gesehen, aber es hat mich auch unabhängig davon, dass ich das Spiel nie gespielt habe, nicht angesprochen. Okay. Na gut, das ist ja eine klare Aussage. Im Trailer wird ja auch, glaube ich, nichts von der Handlung vermittelt, oder? Nee, also es wird gesagt, wann es spielt. Genau, und ansonsten sieht man nur die Bilder und die Spiele kennen, die können es irgendwie einordnen. Genau, ansonsten sind es ja nur Actionsequenzen, in Anführungszeichen, aneinander geschnitten. Da passiert ja überhaupt nichts. Ich glaube auch, ich bin mir fast schon sicher, dass Studios nicht verstehen, wie sie Videospielverfilmung an den Mann bringen sollen. Ich glaube, die verstehen es nicht. Ich glaube, was sie sich alle denken, ist, die spielen, die gehen eh rein. Wie kriegen wir das Publikum, die es nicht spielen, davon keine Ahnung haben? Und für die ist es halt, ein Kanye West-Lied geil. Und dann, ja, sorry, das ist so. Es gab auch, wenn man sich die ganzen Warcraft-Trailer angesehen hat, die waren alle. Sorry, ich spiele jeden Tag 3 Stunden World of Warcraft, so ich bin der größte Nerd ever. Und die Trailer waren scheiße. Die waren alle scheiße. Wieso? Weil da 2012er Dubstep-Musik drin war, die noch bei, keine Ahnung, im Trailer zu Pacific Rim benutzt wurde oder sowas. Aber nicht, aber jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß ist und vor allem nicht mit Warcraft-Bildmaterial. Also es gibt so viele Fanmade-Trailer, wo sie einfach den Trailer genommen haben und wirklich, keine Ahnung, die Menü-Musik aus dem World of Warcraft-Spiel benutzt haben. Und das war 3-mal so gut. Aber das ist ja, World of Warcraft-Spieler, die gehen sowieso rein. Ja. Und wenn man sich denn die YouTube-Kommentare ansieht unter diesem Dubstep Trailer, gibt es halt wirklich 14, 15, 16-jährige Kiddies, die alle sagen, na, ist voll nice. Wegen der Dubstep-Musik, was wir alle nicht verstehen können, weil wir sind nicht mehr die Zielgruppe dafür. Und ich glaube, dass deswegen sie auch einfach Kanye West eingebaut haben in Assassin's Creed. Ja, okay. Und dann ist das andere riesige Problem, letztens, als ich euch alle gefragt habe, was ihr denkt, ob das wiederkommt, ob das ausstirbt irgendwie, dass der Sandalenfilm im Prinzip, ne, also Sandalenfilm ja, ist die Genrebeschreibung so. Genau für Antike oder Robin Hood, das ist alles Sandalenfilm. Und letztendlich spielt ja spanische Inquisition und so weiter, ist ja Sandalenfilm-mäßig. Und dieses Genre ist einfach momentan so tot, also toter als tot. Und wieso A, bringen sie das jetzt, B, die haben mit Assassin's Creed, wie viele Teile gibt es inzwischen? 10 Milliarden? Keine Ahnung. Es gibt doch bestimmt 5 bis 6 Assassin's Creed. Also es gibt so eine, immer noch so eine Seitenstränge, aber ich würde mal sagen, wenn man alle dazu zählt, sind es 7 mindestens. Irgendwie sowas. Ich habe das erste gespielt damals. So, das hat ja noch, das erste hat ja ein, war das nicht Jerusalem und Istanbul das erste? Irgendwie sowas. Irgendwie da so. Ja. Genau. Und jedenfalls, sie können ja quasi, also sie müssen sich ja nicht mal an die Epochen und Orte aus den Spielen. Damit müssen sie ja nicht arbeiten. Aber das Prinzip nehmen sie ja und die Story dahinter. Aber die Story von Assassin's Creed ist auch, dass es immer schon war in der Geschichte und überall passiert ist und genau. Bla. Und sie hätten sich jedes Szenario aussuchen können und das im Film benutzen können. Wieso nehmen die spanische Inquisition? Willst du mich verarschen? Also für uns, okay, meine Güte, ist die spanische Inquisition, warum nicht? Aber für die großen, wichtigen Box-Office-Märkte, wieso spanische Inquisition? Sind die denn bescheuert? Wieso nehmen die nicht Civil War? Mhm. Also jetzt mal ehrlich, wieso, wenn du bist Amerikaner. Na gut, ja, okay, aber Civil War, glaube ich, hätte nicht gezogen für das erste. Ich glaube, man will schon so ein bisschen so ein... Naja, aber also letztendlich muss der Film finanziell funktionieren. Alles andere ist vollkommen egal. Wenn der finanziell nicht funktioniert, wird es nichts weiteres geben. Und es ist von einem Studio, die Franchises wollen. Mhm. Wenn Assassin's Creed 1 funktioniert, haben die neues Franchise. So ich glaube auch, und dann wird es auch kommen. Ja, und aber ich meine, da muss ja der erste funktionieren. Und sorry, stellt euch vor, ihr seid Amerikaner. So, ihr sitzt da und ihr seid der Durchschnittsamerikaner. Und dann kommt der Assassin's Creed Trailer und du siehst den Adler fliegen und du hörst Marion Cotillards Stimme, wie sie sagt, willkommen bei der spanischen Inquisition. Das geht dir doch, ist dir so krass egal. Also das ist, ich habe mich mit meinen Cousins in den USA drüber unterhalten, die meinten, ey, das gesamte Setting interessiert mich null. Und die USA sind nun mal, Box Office mäßig, der größte Markt der Welt. Ich weiß, okay, so kann man argumentieren, aber ich finde... man kann natürlich sagen, man muss sich da komplett am Markt orientieren, aber ich finde es ja auch gut, wenn es einen Film nicht macht. Das können sie ja dann mit Teil 2 und 3 machen. Frage, weißt du, ob der erste Teil wirklich nur während dieser Zeit spielt? Ich glaube ja. Also, sorry, aber es war ja in dem Material, was man bisher irgendwie gesehen hat, war es ja klar abzusehen, es spielt weit in der Vergangenheit, es wird groß nach 20 Sekunden oder so gesagt, willkommen in der spanischen Inquisition, da sieht man nur noch Material aus dieser Zeit. Also ich glaube, es ist wirklich ganz klar festgesetzt, spanische Inquisition, da spielt der Film, Punkt, aus Ende. Und es funktioniert ja auch mit China nicht und es funktioniert auf so vielen Ebenen nicht. Sie hätten sich alles aussuchen können. Und denn, wenn es funktioniert, können sie ja alles andere machen. Also wenn sie den ersten Teil haben, der finanziell funktioniert und die Fanbase ist da, können sie sagen, alles klar, jetzt machen wir Französische Revolution, jetzt machen wir Erster Weltkrieg, jetzt machen wir, also sie können ja wirklich, das ist ja gerade das Geile an diesem Franchise, du kannst alles machen und das ist okay. Sie hätten es auch in China spielen lassen können und hätten wahrscheinlich sofort den Box-Office-Jackpot gehabt und jetzt ist es halt dieses Ding, wo der Trailer irgendwie wirklich nicht so dicke war und wo irgendwie, ich habe nur Leute jetzt kennengelernt, die eigentlich nicht so wirklich mehr Bock darauf haben und dann startet es noch im Schatten von Rogue One, was eh schon das größte Problem aller Zeiten ist eigentlich für den Film, weil gegen Star Wars besteht momentan nichts. Tja, vielleicht machen wir aber auch gerade einen Fehler, dass wir einen Monat alten ersten Trailer besprechen und es gibt schon zwei weitere und alles, was wir geredet haben. Nee, sorry. Selbst das Visuelle in dem ersten Trailer, was ja visuell einfach existiert hat und nicht so VFX geladen war, dass man sagt, vielleicht ändert sich da noch was, sah nicht so krass aus. Und kann man drehen, wenden, wie man will. Ich glaube, die machen sich damit keine Freude. So, ich glaube, die müssen einfach mal verstehen, wie man einen Videospielfilm richtig vermarktet und macht und angeht. So oder so müssten sie aber demnächst trotzdem mal einen Trailer raushauen, ne? In der Regel gibt es ja immer mehr. Ich meine, 25. Dezember. Irgendwann müssen sie ja anfangen. Also eigentlich Ende diesen Monats müsste was kommen, so 2 Monate im Voraus. Normal haben sie jetzt bei Rogue One auch 2 Monate im Voraus was gehauen, ne? Ja. Aber abschließend zu sagen, was sind eure? Ich will mich da noch nicht festlegen, ob ich jetzt wirklich sage, der ist so schlecht. Momentane Einstellung. Momentane Einstellung ist bei den Filmen, die dieses Jahr noch laufen, brauche ich den jetzt nicht im Kino sehen. Dafür gibt es Schaden. Auf keinen Fall. Weder im Kino noch auf DVD. Ich werde ihn bestimmt irgendwann schauen, aber wahrscheinlich nicht im Kino. Es sei denn, der zweite Trailer wird ganz anders als der erste Trailer. Wird Rogue One Niveau. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wunderschön die für uns noch sehr interessanten Filme diesen Jahres durchgequatscht. Und würde jetzt zu deinem Spiel übergehen, das der liebe John vorbereitet hat. Und zwar wird er jetzt Filmzitate sagen. Ich habe so ein paar rausgesucht. Und Niklas und ich müssen erraten, welche Filme das sind. Ich bin mir nicht sicher, ob es zu einfach ist oder teilweise zu schwer. Das ist aber auch schwierig, da diese Mischung zu finden. Mhm. Also ich habe hier schon zwei, drei drin, die bekannt sind. Die sehr wahrscheinlich zu simpel sind. Willst du immer einem von uns einen geben und der muss dann alleine raten oder wir beide zusammen? Nee, ihr beide am besten. Okay. Und ich lese einfach ganz normal nüchtern vor. Sollte nichts kommen, dann kann ich ja nochmal schauen, ob ich es ein bisschen stimmlich anpasse oder sonst was. Kannst du winzige Tipps geben? Ich habe sie alle auf Englisch. Es kann natürlich sein, dass ihr einen der Filme da nicht auf Englisch gesehen habt. Machen wir mal erstmal was Einfaches, glaube ich zumindest. Mal schauen. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Der Pate. Exakt. Gut. Ja, stimmt. Okay, noch ein einfaches. Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore. The Wizard of Oz. Ja. 1-1. Okay. Ich glaube, das ist auch bekannt. Bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher. You talking to me? Text Driver. Exakt. Ja, mit dem Spiegel. Stimmt. Okay. So, dann jetzt, da weiß ich, es könnte schwierig werden, weil es auf Englisch ist, aber ich probiere es mal. Mal schauen. Nicht so bekannt. It is not our abilities that show who we truly are. It is our choices. Matrix? Nein. So, lesen wir uns nochmal vor. It is not our abilities that show who we truly are. It is our choices. Wie Vendetta? Nee. Okay, ich glaube, ich kenne die deutsche Übersetzung. Ich kann dir mal sagen. Das bringt nichts. Okay. Gib mir mal einen Zeitraum. Von 5 Jahren, wo der Film rauskam. Jahrtausendwende. Jahrtausendwende. Mhm. Sag mal nochmal. It is not our abilities that show who we truly are. It is our choices. Star Wars. Es sind unsere Entscheidungen auf Deutsch. Aber bei Tim weiß ich, gibt den Tim nicht aus Star Wars? Nee. Bei Tim weiß ich, der hat den Film vielleicht nicht oft genug gesehen, weil er auch schon durchscheinen gelassen hat, dass er da nie so Fan von war. Dann kennt er den einfach nicht. Ich kenne das halt so gut. Warte, sag es doch nicht. Ja, ich gebe ja kleine Hinweise. Herr der Ringe, Harry Potter. Ich habe ganz kurz überlegt, ob es Gandalf ist, der zu Frodo redet, Herr der Ringe, die Gefährten, aber dann würdest du jetzt nicht sagen, ich wäre davon kein großer Fan. Das macht vor allem keinen Sinn. Warte. Also wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich Harry Potter und dann ist es wahrscheinlich Dumbledore, der zu Harry redet. Exakt. Ja. Ich habe Harry Potter gesagt. Ja, du hast so alle durchgeraten, da wollte ich dann aber nicht jetzt sagen. Ja. Okay. Nee, das muss schon ein bisschen genauer. Also genau. Es ist tatsächlich Dumbledore, genau, der im ersten Teil, nee, im zweiten, glaube ich, das zu Harry sagt. Genau, es sind unsere Entscheidungen. Okay, nächstes, ich weiß nicht, wie es steht, 3-2 oder so. Jetzt was Schwieriges. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, woher ich das habe. Egal, mach. Okay. I ain't afraid to die anymore. I've done it already. Oh, warte. Scheiße, okay, ja. Läutet eine Glocke, auf jeden Fall. Ich hab's mir auch aufgeschrieben und wusste es sofort und ich hab's vergessen. Ich hab's mich daneben geschrieben. Seid mal beide ruhig, bitte. Ja, zur Richtung. Oh Gott. Oh, ich hab's. Also ich, sofort bist du irgendwie, haben die Glocken mal geläutet. Wirklich instant. Ich weiß es wieder. Ich habe nämlich noch ein zweites Zitat aus dem Film. Und ich glaube eigentlich nicht, dass da bei euch, dass ihr das beide sofort wisst. Das würde mich wundern. Dann sag. Nein! Sag mal, Alter, was ist denn los mit dir? Hast du. Nee, ich habe noch ein zweites Zitat aus dem gleichen Film. Ja, nicht den Film, sondern das Zitat wollte ich sagen. Okay, jetzt das hören. Ist aber etwas eindeutiger. Nein, bitte lasst erstmal ganz kurz überlegen. Das kann doch nicht sein. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen hier. Alter, das ist. Ich habe den Film ja sowas von gesehen, aber. Ich habe mich eh gerade geirrt, das zweite Zitat ist nämlich doch nicht aus dem okay. Film. Na gut. I ain't afraid to die anymore. Mit Leonardo DiCaprio, dieser Scheiße, mir fällt der Titel nicht ein. Der aktuelle von DiCaprio, von dem mexikanischen Regisseur. Revenant. Revenant, genau. Ja, ich glaube ja. Ich wundere mich gerade, ja doch, hast aber ja, recht. Revenant. Ja, genau. Stimmt. Perfekt. Ah, das ist, wenn er in dem Fort wieder angekommen ist, ne, und in dieser Badewanne sitzt ja, oder sowas genau oder sich mit seinem Vorgesetzten unterhält. Ja, ja stimmt. Ja, genau. Ja. Ich bin hier durcheinander gekommen, weil das zweite geht hier über zwei Zeilen. Ich hätte nämlich als zweites Zitat noch gehabt: All I had was my boy, but he took him from me, you understand? Das wäre eindeutig gewesen. Mhm. He's afraid, he knows how far I came to find him. Mhm. Ja, stimmt. Okay, gut. Sehr gut. 3-3 ausgeglichen. Das letzte. Ich weiß nicht, wie das ist wahrscheinlich nicht so bekannt, aber vielleicht kommt trotzdem drauf. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. Alter, warte. Sag mal kurz nochmal. Ich weiß nicht, ob ich so ausgesprochen habe, wie es im Film ist. Sag kurz nochmal. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. Ey, Alter. Aber ihr kennt den Film auf jeden Fall beide. Shutter Island? Nee. Ihr kennt den Film auf jeden Fall beide. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wo das vorkommt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es so vorgelesen habe, wie es im Film ist. Aber ihr könnt drauf kommen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt gar keine Idee, dann gebe ich euch einen kleinen Hinweis. Hm. Okay, und zwar You'll go insane. Vielleicht könnt ihr an insane ein bisschen was ableiten. Old boy? Sag nix. Hä? Sag nix. Okay. Ich muss aber ein bisschen drüber reden, weil wir immer noch einen Podcast aufnehmen. Ja, aber... warte mal. Ist das was aus Batman? Nein. Tja, okay, ich gebe euch noch einen Tipp. Der Film ist auf jeden Fall aus den letzten 3 Jahren. Den Hinweis gebe ich euch. Und ab jetzt machen wir es so, um die Spannung auch noch ein bisschen aufrecht zu halten, damit ihr nicht durchratet. Wenn einer einen Tipp abgibt, das kann er jederzeit machen, dann ist danach der andere mit einem Tipp dran. Okay. Okay? Ja. Dum, dum, dum, dum, dum. Psch, psch, psch, psch. Ist egal, die Leute können jetzt mit dran. When hope is broken. Das ist sowieso jetzt hier das Abschließende, was wir reden. Also wenn das jetzt jemandem zu langweilig ist, kann er auch gerne dann... Exakt, wir sind soweit durch. Dann sage ich schon mal bis nächste Woche. Schreibt fleißig an filmexe@podcast.com. Wir freuen uns über Themen, über Fragen, über Filmzitate, die wir nächste Mal erraten. Alles Leserbriefe lesen wir vor. An dieser Stelle melde ich mich ganz kurz aus der Nachproduktion, weil mir hier ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Die E-Mails natürlich an podcast@filmexe.com und nicht umgekehrt. Na, will noch jemand einen Tipp abgeben? Das ist aber nicht Star Wars, oder? Nee, das war aber trotzdem ein Tipp von dir. Damit ist Tim jetzt dran. Möchtest du es nochmal hören? Ja. You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. Er sagt es wahrscheinlich anders. Aber es sagt dir irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Situation er sagt, tatsächlich. Aber den Film... ich muss jetzt einfach nochmal einen Tipp geben, weil sonst kommen wir hier nicht vorwärts. Der Film ging ziemlich durch die Decke. Und da deine Antwort jetzt nicht kam, Niklas... Ah, warte! Ja? Ist Mad Max? Ja. Oh, scheiße, okay. Und das ist Max, der das sagt. Ja. Genau, deswegen habe ich Insane, habe ich gedacht, könnte anders sein. Mad, genau. Gut. Okay. Alles klar, das war es mit dem Filmexe-Podcast von dieser Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Donald hat ja schon das Abschlusswort gegeben. Genau. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss und wieder schon reingehauen. Ciao, ciao. Jo, tschüss.